Vor wenigen Wochen haben Studierende einen Hörsaal an der Uni Göttingen besetzt. Damals war auch die Gruppe End Fossil Occupy beteiligt. Jetzt ist die Welle auch nach Schleswig-Holstein übergeschwappt, und zwar wurde an der Uni Flensburg das Audimax am Mittwoch von AktivistInnen besetzt. Unsere Campus Radio Kiel Außenreporterin Marie war in Flensburg und hat dort mit Raffi gesprochen, die an der Uni Flensburg studiert und eine von circa 20 Menschen ist, die die Besetzung organisiert haben. Am Mittwochvormittag sind sie mit einem Megafon und Transparenten in die Mathe-Vorlesung im Audimax gelaufen und haben damit den größten Hörsaal der Uni Flensburg besetzt. Sie schließen sich der bundesweiten Gruppe End Fossil Occupy an. Wir machen diese Besetzung jetzt eben in Solidarität mit dieser Bewegung und haben aber noch Forderungen ergänzt, insbesondere mit bildungspolitischem Bezug, weil wir hier in Flensburg sehr viele Studierende auf Lehramt haben. Und für uns war klar, dass wir hier an der Uni einfach einen Raum brauchen, in dem eben Systemfragen gestellt werden können, weil wir grundsätzlich eine Klimakrise natürlich als wohl bekanntestes und prominentestes Problem unserer Zeit gerade sehen, aber eben auch im Bildungsbereich Reformen notwendig sind. Wie Raffi es gerade gesagt hat, beschränken Sie sich bei Ihren Forderungen nicht nur auf das Klima. Eine Forderung von uns ist beispielsweise auch, dass es deutlich mehr Investitionen in die Uni braucht, also um die Lehre gewährleisten zu können. Aber dann zum Beispiel auch Themen wie Studierendenarmut anzusprechen, die ja gerade einfach deutlich steigt. Und dann aber, das sieht man auch in unserem Programm, eben doch vordergründig schon auch diese Klimakrise oder ökologische Krise. Da ist noch Sensibilisierung nötig. Und auch deswegen haben sie das Audimax besetzt. Aber nicht für längere Zeit, wie das die Gruppe End Fossil tut. Die besetzen meist unbefristet, ja, so kann man sagen. Und haben konkrete Forderungen dann an die Präsidien der Unis. Und wir haben zwar Forderungen aufgestellt, aber das sind keine so Ultimaten, so von wegen, wenn ihr das macht, dann gehen wir wieder. Sondern bei uns ist ganz klar, dass wir heute eben gestartet haben und aber morgen unser Programm dann auch schon wieder im Audimax als größter Vorlesungssaal endet, weil wir nicht dauerhaft die Lehre blockieren möchten. Wir werden uns dann aber im Anschluss einen anderen kleineren Raum auf dem Campus aneignen und da unser Programm in anderen Abständen irgendwie fortführen. Die Uni Flensburg ließ das Audimax auch nicht räumen. Eine Unisprecherin sagte gegenüber dem NDR, dass die Europa-Uni Flensburg den zivilen Ungehorsam der Studierenden versteht. Die BesetzerInnen haben an den zwei Tagen ein buntes Programm angeboten, unter anderem mit einem Filmabend und einem Vortrag zur Bahnhofswaldbesetzung. Am Donnerstagabend haben die BesetzerInnen dann das Audimax an der Uni Flensburg wieder freiwillig geräumt.